Gewalt, die wir sehen wollen, wenn auch nicht spüren wollen, wenn auch nicht spüren wollen. Das ist die Art von Gewalt, die wir sehen wollen, wenn auch nicht spüren wollen. Wenn auch nicht spüren wollen, wenn auch nicht.